Stück, das heißt Idle Soldiers, mit Schlagzeugunterstützung. Und das hat nicht einen einzigen Vierteltakt. Wer später alle Taktarten errät, kriegt ein Bier. Okay? Nein, wir spielen den Song nochmal, dann könnt ihr, nein, war ein Witz,